Radieschen von unten. Kriminalhörspiel von Dagmar Scharsich. Kalt ist dir? Schluck Bier, Hiltrud. Hiltrud, komischer Name. Sag Heli, das sagen alle. Mein Mann, der hat auch immer... Dein Mann ist ja gut, ja. Trink doch einen Schluck. Ich muss immer dran denken, ja, wie sie mich aus meiner Wohnung geholt haben. Wie der Blitz, zack, runter vom Sofa, zack, Sofa zur Tür rausgetragen. Betten, Tisch, Kleiderschrank, zack. Mich raus auf die Treppe gestellt, meinen Wohnungsschlüssel genommen, zugeschlossen, war ich draußen. Und ich war gar nicht fertig, keinen Koffer gepackt, gar nichts. Vergiss es. Und jetzt du, entspann dich. Genieße. Was? Hier? Ich brauche eine Wohnung. Findet sich alles. Der erste Tag ist der schlimmste, die erste Nacht. Vielleicht gehst du zum Spielplatz, da war ich auch, ganz am Anfang. Nicht gleich so weit weg von den Häusern. Darfst nur keinem sagen, wo du die Nacht verbringst sonst. Ich will nach Hause. Nun sieh mal, ich lebe schon seit dem Sommer auf der Straße. Mir geht's hier viel besser. Doch, hier ist keiner, der rumnörgelt, der mir sagt, ich soll seine Anzüge in die Reinigung bringen, seine Händen bügeln und ansonsten den Mund halten und mich ordentlich schminken. Der mich prügelt, wenn er... Dafür würde ich was geben, wenn meiner noch seine Hemden vollschwitzen könnte. Dann wäre ich nicht hier. Und erzähl du nicht, dass du freiwillig auf dem alten Bahnhof... Du würdest lieber heute als morgen nach Hause zurückgehen. Guck mal! Da kommt Rauch raus. Da, wo der Gulli ist. Rauch ist das? Riech mal, das ist Dampf. Die dampfende Puschi der Erde. So gefällst du mir, Heli. Ist ein richtiger Einstieg. Wie eine Tür, die im Boden versunken ist. Was machst du denn da? Das geht noch weiter. Viel tiefer. Wo das wohl hinführt. Verdammt! Heli! Anna? Anna! Oh Gott. Alles dunkel. Anna? Hallo? Bleib ruhig. Ich habe nur die Streichhölzer fallen lassen. Hier läuft sowas wie ein Kabel über den Felsen. Ein Lichtschalter. Achtung! Oh, was ist das denn? Ein Bunker von Adolf. Da hängt noch das Kreuzel über der Tür mit dem Adler. Ein Zimmer. Ein riesiges Zimmer. Eine Wohnung. Und Kartons. Mensch, das sind ja 200. Ach, 2000 sind das. Nagelneu alles. Waschmaschinen. Wäschetrockner. Stereoanlagen. Videokameras. Das Paradies, ja. Hilli, hier stehen sogar Betten. Du meinst, dass ich hier wohnen könnte fürs Erste? Ach, hier muss doch was sein, was wir verkaufen können. Ah, Discman. Ein Karton für dich und einer für mich. Schaffst du es? Da sind 20 Stück drin. Batterien, CDs, alles da. Heute Abend schlafe ich ein mit Vivaldi auf den Ohren. Und wenn wir die Dinger verscherbelt haben, gehen wir ganz groß essen. Und dann eine heiße Wanne im Parkhotel. Du meinst klauen? Ich soll... Nein. Ach, mein Engel, nun mach schon. Du musst noch viel lernen. Das ist alles schon geklaut. Oder hast du gedacht, die Gebrüder Karstadt richten ihr Warenlager in so einer Ruine ein? Psst! Sei mal ruhig! Hilli! Was? Schnell das Licht aus! Komm, duck dich! Haspel. Hat er dich noch gesehen? Warte, da steht er. Los jetzt, gib die Kartons her, mach doch. Mensch, Hilli, morgen. Was morgen? Morgen holen wir noch ein paar Sachen und die verkaufen wir dann. Sie? Hallo. Ich möchte nicht stören. Anna, bist du das? Ich bin Zelda. Wer sind Sie denn? Habe ich geschlafen? Na sicher haben Sie geschlafen. Ist ja noch früh am Morgen. Nein, Quatsch. Hellwach bin ich. Ich schlaf doch nicht hier draußen. Nee. Ich habe Sie auch nicht gesehen in der Nacht, als ich nach Hause ging. Mich gesehen? Naja, manchmal sitzt man so hier im Park auf dem Kinderspielplatz und guckt hoch zu den Sternen und weil es so schön ist, vergisst man nach Hause zu gehen. Bei 5 °C. Hier, ich bringe Ihnen eine Decke. Komm her, Franzi, gib der Frau die Decke. Bitte, da. Sie will nicht, Mutti. Nun nehmen Sie schon. Nur für den Fall, dass Sie nochmal da sitzen wollen und in die Sterne gucken, wo die Nächte jetzt immer kälter werden. Franziska, wo ist denn deine Mappe? Meine Mappe? Aber ich hab doch die Decke. Kind, hast du sie wieder in der Wohnung liegen lassen? Bitte, nein, dann will ich wenigstens dafür bezahlen. Liebe Güte. Hier, ein Discman, bitte. Nein, die Decke werde ich nicht zurücknehmen. Keine Widerrede und so ein Ding will ich auch nicht. Das Kind muss in die Schule und vorher muss ich noch hier hin und da hin und auf den Großmarkt. Und jetzt muss ich noch mal nach oben Franzis Mappe holen. Wenn Sie vielleicht auf das Kind aufpassen. Nur ganz kurz, ja, es dauert nur 2 Minuten. Mutti, hey Mutti! Ja, die kommt ja gleich wieder. Das sagt sie immer. Sag mal, hast du wirklich hier auf dem Spielplatz geschlafen? Mutti sagt das. Da im Kletterhaus gucken deine Beine über den Rand. Diese Rutsche ist klasse. Und die Leiter. Kannst die ganze Nacht hochklettern und wieder runterrutschen. Und keiner schubst dich. Vielleicht schlafe ich auch mal bei dir. Da im Häuschen. Dann kann sie mal die ganze Nacht auf mich warten. Kann sie sich mal ärgern. Alles in Ordnung, kann losgehen. Na, ihr seid ja so still alle beide. Also los, Franzi, komm. Und? Brennt es? Wir könnten ein paar Kohlen brauchen. Von der Baustelle hinten an den Gleise. Ach, Nanu, brenn doch. Brenn doch. Oh, geht nix über ein warmes Feuer. Und eine Bombe, die noch randvoll ist. Und ein Mädchen im Arm, so wie Anna. Anna. Anna. Oder Hilli. Hilli. Knackiges Mädel hat Anna da gestern mitgebracht, ganz frisch auf der Straße. Die riecht noch so lecker. Ach, anbeißen könnte ich sowas. Anknabbern, kauen. Warum holst du denn keine Kohlen? Nee, ist kein Rankommen an die Baustelle. Das wimmelt von Bullen wie Fliegenmaden im Käse. Bullen? Mensch, klar. Hey, mach das Feuer aus, Kappe. Ich werde erstmal einen Kaffee kochen. Mein müdes Herz braucht das. Mann, Bullen, ich will keine Bullen haben hier an meinem Bett. Los, mach, was ich sag. Aus das Feuer! Lass doch den Quatsch, Mensch. Du immer mit deinem Messer. So, bitte, ist aus. Kannst du wieder zuklappen, deine Sense. Schiss gehabt, wa? Deine Hände zittern. Deine auch, Junge. Wenn ich gewusst hätte, dass du so ein Stecher bist, wäre ich gestern gleich weitergezogen. Ich bin gar kein Stecher. Bin nur ein bisschen nervös, weil mir der Stoff fehlt. Oh, hier, ein Schluck ist noch drin. Willst du nicht? Hermann, ich muss das mit dir besprechen. So viel habe ich schon gefunden. Auf den Bahnhöfen, in den Parkanlagen. Von einer Stadt gehe ich in die nächste. Ich bringe sie zusammen, alle, die keine Wohnung mehr haben, die sich wehren wollen. Auch du, Hermann. Einen Sternmarsch müssen wir machen. Wir, alle. Bis zur Regierung. Das wäre unsere Chance. Chance? Mann, Kappe. Du bist so viel zu lang auf der Straße. Und? Guck doch, was aus dir geworden ist. Du trinkst nicht, spielst nicht, stimmt's? Und du hast keine Weiber. Aber ich, auf mich fliegen die Damen. Weißt du, wenn ich wollte, ich könnte an jeder Hand 3 zu krabbeln haben. Habe ich immer gehabt. Gucke, hier, mit diesen meiner Hände habe ich denen die Kohlen in den Keller getragen. Hey, wo bist du hin, Kappe? Nur mal schnell um die Ecke. Rede ruhig weiter, Junge. Ist eine schöne Geschichte. Aber die höre ich nun schon seit gestern. Immer wieder. Ich und die Weiber. Und an jeder Hand 3. Und am liebsten stemme ich die 2 Zentner liegen. Denn ich bin der Kohlenplatz, Casanova. Halt die Klappe, ja? Wer frisch in der Stadt ist, der ist dran mit Holen. Eine Bombe. Mit Zündkerze. Der muss ordentlich brennen bei der Kälte. Geld spielt keine Rolle. Das besorge ich. 3, 4, 6, 8. Ist noch nicht offen. 10, 12, 16 mal Traumnussschokolade. Bitte, darf ich? Ach, Sie sind's wieder. 15 mal Traumnussschokolade. Na, ist das Wasser in Ihrer Wohnung immer noch abgestellt? Ja, ist es. Dann wollen Sie sicher wieder bei mir aufs Klo gehen. Ja. Sich vielleicht auch wieder ein bisschen waschen. Wenn das möglich wäre. Oh, klar ist das möglich. Aber das kostet. Halt, gucken Sie nicht, so soll denn Scherz sein. Ihren Karton können Sie da in die Ecke stellen. Sagen Sie mal, haben Sie heute Nacht draußen geschlafen? Das ist doch ganz feucht, Ihre Jacke. Von wegen Wasserleitung kaputt. Das ist eine ganz heimliche. Stimmt's? Gerade raus, Sie sind Ihrem Mann weggelaufen. Mein Mann, ja. Nein, mein Mann ist gestorben letzten Monat. Och, Sie Arme. Ja, das kann ich mitfühlen. Mein Mann, der ist auch weg. Und, was war's denn? Woran ist er gestorben? Ein Aneurysma im Kopf. Sowas wie Krebs, ne? Ah, gut ist, wenn's schnell geht, sag ich immer. Hat's lange gedauert? Ein halbes Jahr hat er im Koma gelegen, seit dem Frühling. Ich hab bei ihm gesessen, immer weil ich dachte, ich kann ihn zurückholen, meine Hoffnung. Bin ich nicht mehr zur Arbeit gegangen, keine Zeit mehr für sowas. Und irgendwann habe ich kein Geld mehr gehabt, war ich entlassen, Konto war überzogen, keine Miete mehr überwiesen. 2, 3 Mahnungen, Kündigung, Räumungsklage. Nun weiß ich nicht mehr... Sag mal, du hast keine Wohnung. Wie, du schläfst auf einer Parkbank? So eine klammheimliche. Bist du obdachlos? Dann bist du ja ein Assi. Und ein Alki, dann brauchst du wohl nichts zu essen, dann willst du lieber einen Schnaps haben. Hätte ich doch sehen müssen, hast ja deine Schlummerdecke noch unterm Arm. Nee, ich trink nicht. Ach, lüg doch nicht. Schnapsdrosseln seid ihr alle und da drückst du bei mir auf die Tränendrüse, schleißt dich auf meinem Klo ein. Bitte, ich wollte dich nicht, ich wusste nur nicht, wo ich... Hier, ich bezahle dafür, ja? Sie heißt das. Womit willst du denn bezahlen? Gut, sie heißt das, ich wollte sie nicht zu nahe treten. Hier, nutzt sie das nicht ins Lächerliche, ja? Was hast du denn da? Zeig mal. Discman. Boah, das sind edle Teile. 250, vielleicht 350 Mark wert. Boah, will ich gar nicht wissen, wo du die her hast. Willst du verkaufen? Hier, bitte einen für Klo und Kaffee. Ich gehe dann. Doch, Klo und Kaffee bezahlen, sei doch nicht albern, Mann. Jetzt bleib doch hier. Kommt aufs Gleiche raus, ob die Kerle sterben oder ob sie uns abhauen. Bleibt immer an uns hängen, ne? Du hast keine Bude mehr. Und ich leg zu wie ein gedüngter Kürbis. Mein Mann ist mir abgehauen. Zu so einer Zische, die 2 Zentner weniger wiegt als ich. So, jetzt weiß es. Machen sich gut da im Regal, deine Dinger. Verkaufe ich für 150 Merker. Na ja, in Kommission sozusagen. Also 50 pro Stück für dich, okay, einverstanden. Man muss ja sehen, wo man bleibt, oder? So, und jetzt hilfst du mir ein bisschen. Kannst du mir das bestimmt schon den ersten Fuffi mit nach Hause, mitnehmen. Aber ich wollte, Anna wartet auf mich. So wartet sie eben. Komm, kann gleich losgehen. Die Kästen da hinten, das Bier und die Cola. Stell sie da, hier neben die Kasse. Halt! Erst die leeren Kästen nach draußen, dass ich mir nicht den Hintern stoß, wenn die Kasse aufgeht. Oh mein Gott. Nur, und wenn ein Kunde kommt, gehst du hinter den Vorhang. Dass mir ja keiner auf die Idee kommt, wir machen Schwarzarbeit. Der Mann da draußen... Mit dem Hund, der... Was ist denn los? Komm, jetzt steh hier nicht so dumm rum, pack mit an, hier. Arbeiten, immer arbeiten, nur das hilft. Und ein bisschen Kohle, dann kommst du auch wieder von der Straße. Hallo, hallo, hallo, hallo. Heute Neueröffnung. Heute jedes Essen billiger. Heute fast alle Gerichte zum halben Preis. Pommes mit Mayonnaise 1,80. Heute nur 90 Pfennige. Mayonnaise, soll ich da E oder schreiben? Mayonnaise, na, ist egal. Hamburger mit Ketchup, Zwiebeln, 3,80 Mark, heute nur 1,90 Mark Pfennige. Sagen Sie mal, junge Frau. Sagen Sie mal, junger Mann, das Frittierfett ist heiß, kann gleich losgehen. Ich will nur eine Auskunft. Ich wohne noch nicht lange in der Gegend, ich weiß keine Plätze und Straßen. Darum geht's nicht. Hier, das Foto. Kennen Sie diese Frau? Eieiei, wenn der allererste Kunde ein Bulle ist, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Auf jeden Fall ist es nicht gut fürs Geschäft. Wollen Sie, dass ich Sie vorlade oder antworten Sie mir? Wäre mir lieber, wenn Sie mich vorladen, wirklich. Oder 5, 6 Schritte weitergehen, damit sie mich nicht ruinieren. Ich kann sie mir auch zurufen. Nein, ich weiß nichts. Und die Frau, die kann ich gar nicht kennen, weil ich heute zum ersten Mal hier bin. Sieht ein bisschen tot aus, das Mädchen, nicht? Die Frau ist erschlagen worden heute Nacht. Auf dem Nordbahnhof drüben. Tut mir leid, die Frau. Hier geht's nicht um Gefühle. Die ist nur ein Assi. Also, was ist nun? Na, doch eine Portion Pommes? Du weißt nichts. Du willst mir nicht weiterhelfen. Was habe ich auch erwartet in so einer Gegend? Mit Mayonnaise. Jawohl, zu Befehl. Saustraße. Pommes rein in die Tüte, die Hacken zusammen, dass die Mayonnaise noch drauf passt. Stillgestanden. Einen guten Morgen wünsche ich. Was ist das für ein Foto? Hey, lass das Bild da liegen, ja? Und halt bloß Abstand. Wasch dir dein Gesicht, bevor du dich neben saubere Leute stellst. Ich will essen und nicht kotzen. Wir waren da ja auch fertig, nicht? Und die Pommes? Ach, die sind mir runtergefallen. Tut mir leid, Chef. Vielleicht ein anderes Mal. Ist das ein Volk hier? Scheiß Job. Was war das denn? Haben Sie Ärger gehabt, meinetwegen? War nicht ihretwegen. Das war meine ganz persönliche Liebe zu diesem Berufsstand. Die hat mein Vater mir schon in die Wiege gelegt. Und, bitte? Ich suche ein Mädchen. Na, keine Pommes, kein Hamburger. Hilly heißt sie. So eine kleine, freundliche Stille. Jeans hat sie an, so lange Haare. Na, dann war es schon mal nicht die von eben auf dem Foto. Lockenkopf bis auf die Schulter. Dunkle Augen. Hübsche Frau eigentlich. Nur der Hinterkopf war nicht mehr da. Lockenkopf? Und ein goldener Ohrring? Zwei so... Sonnen, genau. Sie werden ja so blass. Wollen Sie ein Schnäpschen? Ich trinke fast niemals. Ist schon klar. Na? Geht's jetzt besser? Geht schon. Mensch, Diana. Was ist das für eine Scheißstadt? Liebe Menschen, das klingt. Punkt, Ausrufezeichen. Heute Morgen ist meine Freundin, das wird was, das wird ein Stich, ist meine Freundin Anna gestorben. Im St. Moritz Krankenhaus gestorben, ja. Ich habe kein Geld, um ihre Beerdigung zu bezahlen. Bitte helfen Sie mir. Das ist der Wurf, Mann, das ist die Idee. Auf den Tod fahren sie alle tierisch ab. Da haben sie alle Angst vor. Das bringt Kohle. Hey. Hab gar nicht gehört, wie sie über die Steine gestiegen sind. Zigarette? Da sag ich nicht nein. Danke, verbindlichst. Oh, schönes Feuerzeug haben Sie da. Richthofens alte Focker. Ach so, ja. Richthofens Focker. Und ich hab gemeint, es wäre ein kleiner Doppeldecker. Was liegt an, Chef? Ich gucke erst mal, ob du zuverlässig bist. Ob man mit dir was anfangen kann. Was anfangen? Mit mir? Oh, dann sind Sie rein zufällig kein Bulle. Hä? Komisch, ich hätte schwören können. Du musst mir ein Mädchen ranschaffen. Oh, das ist zu viel der Ehre. Ich habe keine Pferdchen zu laufen, leider. Aber die Weiber, die stehen auf mich. Wenn ich wollte, ich könnte an jeder Hand... Alter circa 30, circa 1,68... Schmale Figur, halblange braune Haare, Fransenpony. Sie ist bekleidet mit blauen Jeans, einer hellgrauen Jacke, einem blauen Pullover. Du kennst sie. Schon möglich. Was wollen Sie denn von der? Nichts. Gar nichts. Ja, für nichts, gar nichts wird die hier nie antreten. Du sollst es ja auch nicht für gar nichts machen. Ach. 200. 200? Was ist denn an der Hilly so wichtig? Nichts. Gar nichts. Mensch, wie sie sich so bücken und mir ihre Seite zudrehen. Jetzt weiß ich, wo ich sie gesehen habe. Ich gehe nachts immer so meine Runden übers Bahnhofsgelände. Bisschen aufpassen, bisschen gucken. Bis zum Bahndamm, paar Worte reden mit der Frau, die da unten ihre Hütte gebaut hat. Ja, heute Nacht war ich auch da. Ach, daher weht der Wind. Ah, sehen Sie? Mein Kopf funktioniert noch. Ich werde wohl dieses und jenes sein, aber ich mach keine Beihilfe. Nicht für einen Mörder. Gut. 2000. 2000? 2000? So viel bettle ich in zwei Lichtjahren nicht zusammen. Mensch, für das dürre Luder? Kleine Hilly. Nee, Chef, die kommt eh nicht mehr auf den Bahnhof. Wo jetzt die Toten hier auf den Schienen liegen. Nee, tut mir leid, Chef. 2000 dafür, dass du mir sagst, wo ihr Schlafplatz ist. Keine Ahnung. Gut, geht doch anders. Wir haben einen fantastischen Fußabdruck gefunden. Gleich da unten neben der Frauenleiche am Bahndamm. Würde 1A zu deinen abgelatschten Turnschuhen passen. Was denn? Sind sie nur doch ein Bulle? Ich war's ja nicht. Ja, du weißt, dass du die Frau nicht erschlagen hast und ich weiß, dass du es nicht warst. Und was denkst du, wem werden die glauben? Wir spielen jetzt Monopoly. Du streichst 5000er ein und lebst gut. Wie, 5? Oder du sitzt heute Mittag schon auf der Polizeiwache. Ohne Geld, ohne Anwalt und ohne Rückfahrkarte. Na, wie fällt der Würfel? 5000? Mann, ich gehe über los und zieh 5000 Mark ein? Oh, Geld in der Tasche. Dicke Hosentasche. Oh, wie sich das anfühlt. Heute Nacht. Jawohl. Ich werde mich ranhalten. Ich serviere sie Ihnen. Dann kaufe ich die Schlossallee. Ja, ich mach das. Wo soll denn das Gemüse hin? Oh Mann, jetzt guck dir das an. Das ist ja gar kein Zeitungskiosk da vorne an der Ecke. Das ist ein Imbiss. Wo ist mein Fernglas? Da, siehst du? Essen und Trinken verkauft die. 1,80, 3,20, 3,80. Boah. Und wie die aussieht. Zieht sich einen knackengen Pulli an, hängt sich einen roten Pferdeschwanz auf den Kopf und stippt die Brust auf die Theke. Kann ich doch gleich eine rote Laterne raushängen. Ruinös, diese rothaarige Zische. Verbrecherin. Die und du, ihr treibt mich auf Sozialamt. Gib mal die Zeitung rüber. Nee, nicht die, die andere. Mit der Die vorne drauf. Na, trag mal endlich die übrigen Kisten raus. Ja, gerne. Einmal am Tag braucht der Mensch seine Erbauung. Lady Dee, 2 Pfund schwerer geworden. Oh, die hat Sorgen. Der Kaufmarkt bietet 0,5 Liter Bier, 80 Pfennig, 2 Köpfe Eisberg. So, oh, ist das aufregend. Auf dem Gelände des Nordbahnhofs, oh, zwischen den Gleisanlagen, die seit 1945 nicht mehr genutzt werden, wurde gestern kurz vor Mitternacht eine weibliche Leiche gefunden. Oh, Scheiße. Das ist hier um die Ecke. Die Frau ist wahrscheinlich im Schlaf mit einer Eisenstange erschlagen worden. Sie wies schwere Schädel- und Rückgratverletzungen auf, die sofort zum Tode geführt haben. Bei der Toten handelt es sich um die nicht sesshafte Anna O. Die Frau hatte vor 3 Monaten ihre Familie ohne Angabe von Gründen verlassen. In der Nähe der Leiche wurden CD-Abspielgeräte sichergestellt, die bei einem Überfall auf einen Containerlastzug gestohlen wurden. Dieser Straftat wird dem organisierten Verbrechen zugeschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Sag doch mal, Hildrud, wie heißt deine Freundin mit Nachnamen? Diese Anna. Wie die Stadt, wo sie herkommt, Oldenburg. Oldenburg, ja? Anna Oldenburg. Kann das sein, dass die ihre Pofe irgendwo auf dem Nordbahnhof hat? Das geht sie nichts an. Anna sagt immer, Eine Frau auf der Straße lebt gesünder, wenn keiner weiß, wo ihr Schlafplatz ist. Tja, wahre Worte. Schrecklich, was mache ich denn jetzt? Also diese Disk-Dinger, die müssen sofort... Was ist denn? Doch, was weiß ich denn? Hedrud, du musst mir jetzt sagen, ob du... Unschuldige blaue Augen. Willst du einen Schnaps haben? Ich brauch sowas nicht. Nochmal sehen, Hedrud. Ich habe die traurige... Ich möchte... Hedrud, ich muss dir was sagen. Irgendwie lebst du unter Verbrechern da draußen. Naja, wirst du wohl selber wissen. Diebe, Mörder, die Mafia. Jeder lebt, wo er sich wohlfühlt. Jawohl, und diese CD-Dinger, die müssen raus hier. Illy. Ach, Hiltrud, was bin ich froh, dich zu sehen. Durch diese Ladentür kommt man, um zu kaufen. Wenn ihr zu reden habt, raus hier. Kaufhauskappe, bitte. Aber sicher mache ich einen Einkauf. Was zum Picheln? Rotwein? Rotwein. 2 Liter, ja, bitte. Und, geht's noch weiter? Stückchen Emmentaler. Und eine Zeitung hätte ich gerne. Illy, ich möchte dich gerne... Nein, nicht ich, nur doch mehr der Presskohlen-Hermann. Kennst du den? Dieser Riese, der am Nordbahnhof Platte macht. Körper wie Henry Maske, Gehirn wie ein Perlhuhn. Der will mit dir reden. Reden? Nee, ich komm nicht. Ich hab hier ein Zimmer. Hier bin ich sicher. Macht 16,95. 16,95. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann, sagt der Jack the Ripper. Nee, ich bin eine einfache Frau, Hiltrud. Ich bin wehrlos. Und ich muss mich fernhalten von solchen Mördertypen. Also, du nimmst jetzt deine Schlafdecke und machst dich auf die Socken. Und deine CD-Dinger, die nimmst du auch gleich... Ach nee, lass sie mal stehen. Kannst ja morgen mal kommen und fragen, ob ich welche verkauft habe. Aber ich habe mich bemüht. Ich dachte, ich kann heute Nacht hier schlafen im Laden. Bitte, ich kann nicht noch einmal im Dunkeln sitzen in diesem dusseligen Spielhaus. Du bleibst nicht hier. Der wird mir was antun. Du kannst... Sie können mich da nicht rausschmeißen. Nee, kann ich nicht. Na, dann pass mal auf. Wie hast du denn heute Nacht geschlafen? Bisschen unruhig? Bisschen gewandert? Rüber zur Baustelle, Kohlen holen? Hier, nimm noch. Rüber zu Anja, meinst du, ha? Das willst du wissen. Würd's gern wissen wollen. Frag nicht so viel. Wer nicht alles weiß, lebt viel ruhiger. Muss ja nicht alles sein. Red mal. Ach, wie Anna. Dieses dürre Gehopse. Du mit... Fass mich nicht an, nimm die Hände weg, Hermann. Als ob ich das nötig hätte. Wenn ich wollte, ich könnte an jeder Hand Dreie zu krabbeln haben. Hab ich immer gehabt. Weil die Damenwelt steht auf mich. Alle. Hab ich dir erzählt, Kappe? Hier. Seite 7, auf der linken Seite. Gibt's dazu was zu sagen? Na, lass das, Kappe. Ich will's wissen. Psst. Da ist die Hilly. Hey, da kommt sie. Ja, leider. Und ich hab sie eingeladen. Gib her. Das muss ich nicht aus der Zeitung erfahren. Nicht die Zeitung ins Feuer. Habt ihr noch gar nicht gelesen. Na, Männer? Wie war der geklaute Weinbrand aus Mariannes Laden? Entschuldigung, Kleine. Das Sozialamt gönnt mir 5 Mark am Tag. Das reicht nicht für Essen und Trinken. Möchtest du vielleicht? Ich mach das. Bitte, Hilly. Nee, ich will nicht. Die Anna suche ich. Ist sie nicht bei euch? Ich muss ihr ganz, ganz schnell was erzählen. Ach, komm. Ruh dich aus. Setz dich. Hier, rutsch ans Feuer. Ist sie nicht niedlich? So ein kleiner Frischling. Süß, wa? Unsere Hilly. Finger weg. Warum habt ihr es hier? Ist schön. Die halbe Nacht habe ich nicht geschlafen. Wann kommt die Anna denn sonst immer? Was weiß ich. Seit ich weiß, dass du auf der Straße bist, will ich, dass du bei mir am Feuer schläfst. Ich muss dich beschützen, Weib. Damit dir nicht das Gleiche passiert wie der Anna. Der ganze Kopf war... Und alles voll Blut. Aber du bist noch so schön lebendig. Du bist so niedlich. Und... Nee, ich kann das nicht. Was ist mit Anna passiert? Das kann ich nicht machen. Nicht für 5000 Eier. Bleib ruhig, Junge. Nicht immer gleich so aufregen. Ich will wissen, was los ist. Nix ist los, gar nix. Das soll Anna mir selber sagen. Du kannst nicht zu Anna gehen, Hilly. Anna guckt sich jetzt die Radieschen von unten an. Was denn für Radieschen? Sie ist tot, Mädchen. Irgendjemand hat sie heute Nacht mit einer Eisenstange erschlagen. Da hat er recht. Irgendjemand. Nein, du lügst, Kappe. Anna? Du, Hermann, du hast doch gesagt, dass ich bei dir am Feuer... Vergiss es! Ich halte das auch nicht für ratsam. Du, nachts mit Hermann? Ich nehme keinen den Platz weg. Meine Decke, die lege ich hier an die Seite. Weg mit der Decke! Kappe, bitte! Bleib doch ruhig, Junge. Steck das Messer weg, Hermann. Weg jetzt! Zisch ab, Mensch! Lauf, Hilly! Schnell, den kann ich nicht halten! Ich habe mir das eben mit der Hilly ganz anders vorgestellt. Ich doch auch, Mann. Ich doch auch. Du packst deine Pillen? Soll ich zugucken, wie du sie auch noch kalt machst? Stadtratte! Hey, wir können doch nicht alle abhauen. Kappe, Mann. Lass mich nicht allein. Ich hab Angst. Du hast Angst, ja? Nee. So geht das nicht. Wieso soll ich für alles bezahlen, ha? Das lass ich mir nicht gefallen. Ich weiß, was ich jetzt mache. So. Monopoly, Schlossallee. Wirst du sehen? Und jetzt mach ich's doch. Ja, dann mach doch. Rutsch doch rein in die Radieschen. Tiefer und immer tiefer. Du steckst doch schon bis zum Hals drin. Wir stecken alle schon viel zu tief. 2, 4, 6, 8, 8.000. 2, 4, 6, 8, 9.000. 2, 4, 6, 8, 10.000. Stimmt. So. Wohin jetzt? In der Stofftasche kann ich nicht lassen. Vielleicht hier in der Papptellertüte. Am besten wäre ja sofort zur Bank. Einzahlen, unterschreiben, fertig. Wenn ich's mache, ehe einer kommt und schreit Hände hoch, Geld her... Sag ich doch, da kommt schon mehr. Schnell weg mit der Kohle. Na, was wünschen Sie denn, junge Frau? Liebe Güte, Sie bluten ja. Ich hol Verbandszeug, Moment. Ach was, es ist doch sinnlos. Morgen früh bin ich sowieso tot. Ach, bestimmt so, wie Sie bluten. Wo ist denn... Ach, das hat hier alles noch keine Ordnung. Nicht das neue Handtuch, bitte. Das lohnt nicht für mich. Das wird nie wieder sauber. Ja, darf ich jetzt bitte... Der Schnitt lässt ja tief blicken, fast bis in ihre Seele. Aber keine Sorge, ein glatter Schnitt heilt sauber, auch wenn er tief ist. Sie müssen jetzt nur die Zähne zusammenbeißen für 2 Minuten, dann ziehe ich mit dem Heftpflaster die Wunde zusammen. So. Sagen Sie mal, ich kenne Sie doch. Ihn habe ich heute Morgen am Spielplatz. Meine Decke ist weg, stimmt's? Ihre Decke. Der muss eine Macke haben. Erst ganz friedlich und dann mit dem Messer. Wenn ich nicht weggerannt wäre, vielleicht würde ich mir dann auch schon die Radieschen von unten angucken. Und das wäre auch gut so. Die Radieschen von unten? Depression, ja. Schon zu Mittag gegessen? Zeit fürs Abendbrot wäre schon. Haben Sie Hunger? Ich habe immer Hunger. Pommes, Hamburger? Nee? Na, dann ist kein Hunger, dann ist es Durst. Bei mir brauchst du keine Ausrede. Weiß oder braun? Damit kannst du nichts heilen, aber es tröstet. Ein kleiner Trost kostet 1,80 Mark... Und für 9,89 Mark eine Flasche. Die tröstet länger und du träumst schön. Trost hätte ich nötig. Ja, aber ich trinke nicht. Du kommst morgen wieder oder übermorgen. Na also, Prost. Was will der denn? Der guckt so. Und der Köter, der sieht auch nicht gerade freundlich aus. Ist der immer noch da? Scheiße. Ich brauche Hilfe. Saubere Klamotten kann ich dir mitbringen. Und noch eine Decke. Ich muss bei dir schlafen. Nur heute Nacht. Wenn du mich so fragst. Ich stelle keine Ansprüche. Ich rauche nicht und ich trinke nicht. Ich will nur, dass du deine Wohnungstür zuschließt. Ich wohne mit Franziska in 2 winzigen Zimmern. Ja, und das Geld? Was für Geld? Na, das Geld, das du gerade in der Schublade versteckt hast. Mit 150 Mark, da könnte ich mir heute Nacht ein Hotelzimmer nehmen. Und mit 3.000 kann ich vielleicht morgen eine Wohnung suchen und ein paar Monatsmieten bezahlen. Und ich will's doch nur leihen. Ist doch nicht dein Ernst. Meinst du, das Geld gehört mir? Das habe ich doch auch nur geliehen von Freunden. Damit zahle ich die erste Rate für den Imbisswagen, die morgen früh fällig ist. Lilly zeigt dem Typen den Stinkefinger. Das soll helfen. So wie Knoblauch gegen Vampire. 10 Mark, ja? 20? 30? Hier, mehr geht nicht. Tu mir einen Gefallen. Passt du mal kurz auf den Imbiss auf? Bitte eine halbe Stunde, ja? Keine Zeit mehr. Dann kann ich schnell zur Telefonzelle rasen. Wenigstens wissen muss ich, ob Franziska zu Hause ist nach der Schule. Es wird schon bald dunkel. Na, dann geh schon. Aber das Geld, das nehme ich mit, ja? Einen wunderschönen guten wünsche ich. Na, ist wohl bald Feierabend, was? Sollte sie irgendwoher kennen? Mich? Nee, bestimmt nicht. Aber ich kenne sie. Von ihnen reden die Männer im Viertel. Die Marianne vom Schnapsladen in der Parkstraße. Diese Rundungen, diese verlockenden Formen. Nehmen Sie es nicht krumm, junge Frau. Na, das war auch besser. Aber ich musste jetzt einfach mal reinschauen. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht, wirklich und wahrhaftig. Ja, und? Wollten Sie auch was kaufen? Ja, Geld ist reichlich. Ein Fläschchen Korn, bitte. Klaren oder sauren Apfel? Apfel. Sie mögen das doch, oder? Wer, ich? Ja, Marianne. Ich wette, Sie gehen abends auch nicht gern nach Hause. Das merke ich doch in Ihren traurigen Augen. Auf Sie wartet auch keiner. Habe ich recht, oder? 12,30 Mark. Ich hab recht. Sehen Sie? Ja, man erkennt sich eben. Auf mich wartet auch niemand mehr. Traurig. Traurig, dass diese reizenden Hände schon so lange Zeit ungestreichelt sind. Na. Und das hier ist für diese Händchen viel zu schwere Arbeit. Aber bitte. Ich hab recht, siehst du? Ich hab gehört, du hast jetzt eine Hilfskraft? Gläser, bitte. Diese Hilly Görla, ist die hier in der Nähe oder sind wir alleine? Ja, wieso jetzt wieder Hildrud? Weil ich möchte, dass diese Hilly heute Abend hierher kommt. Das hätte ich mir doch gleich denken können. Na, weil jemand eine Menge Geld dafür bezahlt, dass er sich mit dieser Hilly unterhalten kann. Na, gieß ein, komm. Ja, zeigt einer fürs Reden mit Hildrud Görler. Skoll, Marianne. Prost. Wie viel zahlt der? 1.000. 1.000? 1.000. Für mich und 500 für dich. 500? Vielleicht kann ich mehr rausschlagen. Vielleicht für dich auch 1.000. Wie 2.000 Eier nur für unterhalten? Du sagst es, Marianne. Du wirst gehen und diese Hilly aus ihrem Bettchen holen, ja? Hierher. Den Rest muss ich hinbiegen. Du weißt doch, wo ihr Schlafplatz ist, oder? Ich weiß schon. Jetzt hör mal. Ich hab dir Zeit gelassen, das musst du zugeben. Aber für das Geld, da darfst du jetzt nicht zickig sein, ja? Oder brauchst du keine 1.000 Eier? Doch, sehr. Na. Und wenn ich sie hole, was passiert dann? Da passiert gar nichts. Komm, gieß ein, mach. Wir gehen dann ins Kino. Oder wir gehen zu dir nach Hause. Guten Abend. Gibt's noch Kaffee? Ja, drüben im Imbiss. Wie draußen steht dran, Kaffee, warme und kalte Frikadellen, Würstchen. Ist aber schon geschlossen, ist zu der Laden. Hören Sie, Ladenschluss ist erst um 18.30 Uhr und jetzt haben wir gerade mal 10... Hören Sie, es ist 18.30 Uhr, wenn die Dame das sagt. Ja, ich verstehe. Hier, diese Frau, schon mal gesehen? Oh, scheiße, Bulle. Das ist diese Anna, stimmt's? Die aus Oldenburg. Ach, interessant. Woher wissen Sie denn, dass die Frau aus Oldenburg stammt? Ich bin informiert, ich lese Zeitung. Stand aber in gar keiner Zeitung, woher die Frau kommt. Sie kennen sie also. Ich? Ich habe die nie gesehen. Pass mal auf, Schätzchen. Mein Chef sitzt an seinem Schreibtisch und wartet, ob ich ihm sagen kann, was die Frau mit unserer Mafia zu tun hat. Und dir werde ich morgen die Hygiene herschicken, damit ich auch mal wieder was zum Lachen habe. Nein, guck mal. So eine Schweinerei. Waschpulver neben der Schokolade. Das war ich nicht, das hat irgendein Kunde... Ja, Frikadellen, ohne Datumaufkleber und nicht im Kühlschrank. Wie, das waren Sie doch eben. Und hier, ich fasse es nicht. Sonderangebote mit geklauten CD-Geräten. So, jetzt bist du dran, Dicke. Also, ich höre. Welche Kontakte hatte die Frau? Wann, wo, mit wem zuletzt gesehen? Die Frau weiß nichts. Das hören Sie doch. Mach flinke Hufe, du Schluckspecht. Also höchstens, dass man die Hildrud... Du weißt nichts. Du weißt gar nichts. Höchstens, dass man die Hildrud Gala mal fragen könnte. Die war mit dieser Anna zusammen. Mein Gott, weit bist du blöde. Machen wir eben kein Geschäft. Platzt eben die ganze Sache. Du bist für mich gestorben. Nein, geh nicht weg. Das Kino, wir wollten... Nichts da. Es wird hier geblieben. Ich will eine Antwort. Naja, vielleicht, dass man sie an ihrem Schlafplatz findet. Auf dem Spielplatz. Mariannes Radieschen, na guck mal. Radieschen von oben, Radieschen von unten. Sieht alles gleich aus. Ich will nicht sterben, ich will nicht. Am besten, ich schlafe heute überhaupt nicht. Und wo? Wo soll ich heute überhaupt nicht schlafen? Na, was soll das denn? Nimm die Dreckfinger. Ach, du bist das, Hildrud. Hier, willst du einen Schluck? Nein. Du bist ja wohl zu fein, um mit mir zu saufen, ne? Oh, ich bin erledigt, total. Jetzt habe ich die Polizei auf dem Hals. Mit mir geht's abwärts. Ja, in die Radieschen. Du, eigentlich bist du schuld dran, Hildrud. Du und deine CD-Dinger. Ach, vergiss es doch. Ich will dir mal einen Rat geben, ganz umsonst. Kostet dich keinen Pfennig. Verschwinde hier, Hildrud. Ich kann dir nicht sagen, was und ich kann dir nicht sagen, warum, aber da ist irgendwas mit der Mafia. So ein Bulle ist gerade zum Spielplatz gegangen und sucht dich. Ein Polizist? Am Spielplatz? Ha! Na, fantastisch. Warst du das? Hast du dem gesagt, wo ich... Franzi, Franziska! Oh Gott, was will die denn? Ist meine Franziska da? Was willst du denn hier? Einkaufen? Ist dein Laden schon pleite? Meine Franziska, die kennt sich überhaupt noch nicht aus hier. Vielleicht hat sie sich auch nur verlaufen. Ach, deine Kleine. Dein Kind ist weg. In dieser Gegend? Na, scheiße. Warte, ich war sowieso gerade beim Zusperren. Ich helfe dir suchen. Am besten, ich rufe die Polizei an. Nein. Nun nicht gleich die Bullen. Ja, pass auf. Also du gehst die Straße hoch und ich gehe rüber zum Spielplatz. In einer halben Stunde treffen wir uns hier. Und wenn sie dann noch nicht da ist, dann rufst du ja meinetwegen... Ach, Mensch, Hildrud, hör jetzt mal auf zum Lachen. Geht's euch schlecht, was? Euch beiden. Ach, komm, wir gehen jetzt. Ja, geht nur. Ich löse mich in Luft auf. Ich raff mich in die Radieschen. Schlafe mal, Kind, schlaf mal ein. Der Mond ist aufgegangen und die Sternlein prangen. Und daneben hängt ne Menge Geld. Mami hat sicher viel Kohle. Ja, und wenn nicht, wird sie borgen. Das wird ihr was wert sein, dich wieder zu kriegen. Unbeschadet. Ja, ich abzocken werde ich. Ein Geschäft machen werde ich. Richtig Kohle verdienen. Keine Kohle mehr ausfahren. Psst. Schlaf weiter. Dann wird gelebt. Ja, Whisky, Weiber. Ach. Hey, Hilly. Jetzt bist du doch da. Hier, Schluck saurer Apfel. Ach, Hermann. Da steht eine Kiste, setz dich hin. Was hast du da, Hermann, in meiner Decke? Ein Kind? Ja. Hab ein Kind gefunden am Spielplatz. Hat am Kletterhäuschen gesessen. Ganz alleine, im Dunkeln. Stell dir vor, die hat gesagt, sie wartet auf dich. Können wir doch auch zusammen auf Hilly warten, habe ich geflötet. Hilly kommt heute Abend zu mir auf dem Bahnhof. Komm mit, kleine Miss. Oh. Ach, die riecht gut, Hilly. Die riecht nach Geld. Sei bloß vorsichtig, Hermann. Du tust dir doch nichts. Was denn? Ich? Du kannst mal auf sie aufpassen. Ich muss schon seit einer Stunde mal pinkeln. Aber rühr dich nicht vom Fleck. Nee. Franzi. 10.000 Miller hat deine Mutter. 10.000. Dann hier verschwinden. In den Zug setzen, losfahren, einfach weg sein. Und der findet mich nicht. Und dann irgendwo ankommen, wo alles ganz anders ist. Ganz neu anfangen, eine Wohnung finden, Vier Wände, ein Ofen, eine Tür zum Abschließen und Geld. Ja, doch, ich mache ein Geschäft. Franzi? Franzi, nun komm bloß, bei dem Verrückten lassen wir dich nicht. Bist du da? Bist du doch noch gekommen? Psst, leise, leise, sonst hört er dich. Gehen wir jetzt in ein Spielhaus? Ja, das machen wir. Ja, aber erst mal weg hier von diesem Bahnhof. Dann kann dir nichts mehr passieren und dann gucken wir mal. Hilli? Verdammt nochmal, Hilli. Nichts klappt. Heute klappt wirklich gar nichts. Ach, Sie sind das. Hab gar nicht gehört, wie Sie über die Steine gestiegen sind. Zigarette? Hilli ist nicht da. Aber morgen. Ja, Chef, dann. Hey. Was wird das denn? Mit der Eisenstange, was wollen Sie denn damit? Ich doch nicht. Ich hab Ihnen noch gar nichts getan. Ruhig, Haspel. Ganz ruhig. Radieschen von unten. Kriminalhörspiel von Dagmar Scharsich. Es sprachen Hilli, Katrin Striebeck, Anna, Kerstin Hilbig, Zelda, Erika Skrotzki, Franziska, ihre Tochter, Theresa Unterberg, Marianne, Marion Breckwold, Kuhle, Werner Wölbern, Kappe, Rainer Strecker, Polizist, Niki von Tempelhoff, der Mann, Edgar Bessen. Technische Realisation Christian Kühnke und Kerstin Heikamp. Regieassistenz Gabriele Rouge. Regie Corinne Frottier. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1996.